Wir haben in der vorausgehenden Folge gehört, das glückliche, das gute Ende des Gregorius-Schicksals, der wunderlichen und wunderbaren Gregorius-Geschichte, die von dem Gurten-Sündere. Gregorius offenbarte sich seiner Mutter als ihr Mann und Sohn, und so leben sie denn entsühnt und erhoben, glückhaft in Rom miteinander. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Sie sind aber gestorben, in Frieden und in die ewige Seligkeit eingegangen. Ich habe dann Gedanken angeschlossen an die Art der Sünde, denn es bleibt ja in der Tat beunruhigend zu erwägen, wie hat er sich und wodurch hat er diese Not der furchtbaren Bußmarterqualen auf sich nehmen müssen. Und wir haben uns daran erinnert, dass der Sündbegriff der mittelalterlichen Theologie voraussetzt, dass die Sünde wissentlich und willentlich begangen wird. Das kann allenfalls nur gelten für das sündhafte Elternpaar des Gregorius. Für ihn wohl schwerlich, und so fahren wir in diesen Überlegungen abschließend denn fort. Das inzestuöser Verbindung entstammende Kind ist also unschuldig. Oder ich sollte vielleicht besser sagen, ist zwar unschuldig, aber es hat nach Überzeugung der Moraltheologie Teil an der Infamia der Eltern. Und dieser Umstand, der Teilhabe an der Sündhaftigkeit der Eltern, nötigt das Kind zu einem bestimmten Verhalten. Darüber hinaus ist ihm bei der Ausfahrt in sein Leben eine ausdrückliche Verpflichtung auferlegt worden. Denn die unselige Mutter hat der Tafel die Bitte an den Sohn mitgegeben, dass er, ich zitiere noch einmal Mittelhochdeutsch, Vers 756 folgende, dass er burste zallerstunde durch seiner trüfen Rat seines Vater missetat und dass er auch der gedächte, die in zerwerlte brächte, des wär in beiden Not für den ewigen Tod. Das heißt also, die Tafel enthält die Bitte, ja den Befehl an den Sohn, dass er ständig büßte in seiner Treuehaltung die Missetat, die Sünde seines Vaters, und dass er auch ständig derer gedächte, die ihn zur Welt gebracht hat, denn das sei ihnen beiden, den Eltern, Not als Abwehr gegen den ewigen Tod. Nicht also nur durch das Faktum seiner sündigen Geburt, sondern auch durch ausdrücklichen Auftrag der Mutter ist Gregorius die Aufgabe der Entsühnung seiner Eltern vermacht. Denn erfahre er das Unheil seines Ursprungs, so werde er, das war die Überzeugung seiner Mutter, so werde er bewahrt bleiben vor der Ursünde schlechthin, der Hochfahrt, der Superbia. Läse er von all diesen, so überhöre er sich nicht. Über sein Schicksal und den in ihm liegenden Auftrag ist sich ja Gregorius nicht im Unklaren. Weinend hat er gefragt, verfallen Ferre, hat er den Abt gefragt, wie er Gottes Hulde gewinnen könnte. Der Abt bedeutet ihm unmissverständlich, dass Ritterschaft ihn nur heilloser verstricken werde. So haben wir es gehört in den Reden und Gegenreden beim Abschied des Gregorius von dem geliebten und liebenswerten Abt. Stellvertretende Buße kann er nur dann leisten, wenn er sich ganz Gott widmet und ein Klostermann wird. Gregorius aber sieht sich dann als ein betrogen Klostermann. Ihn treibt die ritterliche Gier, die Cupiditas, die Superbia in die Welt. Selbstliebe zwingt ihn dazu, sich zu suchen, statt in Elternliebe demütig sich aufzugeben. Nur wenn man diese Art seiner Schuld versteht, kann man das Verhängnis des sich Wiederholenden, des zweiten Inzestes verstehen. Durch seine Teilhabe an den Eltern hat Gregorius auch Teil an deren Infamia. Sündbeladenheit. Als er sich dem durch seine Existenz ihm auferlegten und ihm durch Mutter und Abt vermittelten Auftrag entzieht und in die Welt ausbricht, um sich im Glanz ritterlichen Daseins zu bestätigen, da zerbricht Gott ihn, indem er ihn in spiegelnder Strafe eben jener Sünde anheimgibt, der er seine Existenz dankt und die er tilgen sollte. Unwissentlich, das ist wahr, unwissentlich zwar handelt er und auch unwillentlich, aber doch willentlich und wissentlich gegen seinen Auftrag verstoßend. Dadurch, dass er sich der Bußleistung für die elterliche Sünde entzieht, wird nun der Sohn in eben diese Sünde getrieben. In der Weigerung zur stellvertretenden Büßung einer Sünde liegt der Keim für das Begehen der gleichen Sünde. Und solche Doppelung macht das Wesen der Schuld des Gregorius sehr deutlich. Man muss sich die Tragweite dieser Aussage, die für die Zeitgenossen eine bestürzende Botschaft gewesen sein muss, in aller Deutlichkeit vor Augen halten. Der Grundriss der höfischen Arena, der war bestimmt durch zwei Markierungspunkte, die sich in polarer Spannung bestätigen sollten und die sich in antinomischer Spannung zerstören und aufheben konnten, nämlich Minne und Ehre. Diese beiden wichtigsten Glaubensartikel des höfischen Katechismus, die das Reich des König Artus ordnen, die werden im Gregorius verdammt. Minne, die sittigende, erziehende und läuternde Macht schlechthin der sogenannten höfischen Kultur, die ist hier geradezu Werk des Teufels. Er, der Teufel, vergiftet die Geschwister und von Minne vergiftet stirbt der Bruder. Und im Banne solcher Sünde wiederholt sich das pervertierte Spiel. Und Ehre, die ritterliche, das Wesen des höfischen Mannes konstituierende Tugend schlechthin, hier ist sie Instrument des Teufels und der Sünde. Um der Ehre willen wehrt die Schwester nicht dem Bruder. Um der Reputation willen, damit es keinen Lärm, kein Aufsehen gibt. Um der Ehre willen erlaubt man der Sünde Zutritt. Die Ehre ist die Triebfeder, die den Jüngling Gregorius dann in die Welt treibt. Er will nicht, sagt er dem Abt, Gemach für Ehre. Er will Gurt und Ehre erwerben, und seine Argumentation gipfelt in der rhetorischen Frage, was sollt ich ahne Ehre? Minne und Ehre als Instrumente des Teufels, als Anreiz und Station der Sünde, das ist nun ein buchstäblich erschütterndes Programm für ein Publikum von Minnesängern, für ein Adelspublikum mit sorgfältig gewahrten Rechten und Privilegien und einem hochempfindlichen Standesgefühl, was dem bisher in märchenhafter Verbrämung als Spiegelung der eigenen Existenz und ihrer Gesetze geboten worden war, der Ausritt des Helden in die Welt nämlich, die Befreiung der bedrängten Burgherren, die Aventüre, Achtung und Liebe der Welt in Minne und Ehre, all dieses konnte also auch ein anderes Gesicht tragen, sich erweisen als das Netz des Teufels, ausgelegt, die Menschen zu fangen in Untat und Sünde. Dies ist das Wesentliche und Bedeutsame an Hartmanns Gestaltung des Gregorius, nicht die poetische Leistung an sich, die sich im Rahmen bewährter Tüchtigkeit hält, sondern die Konzessionslosigkeit seines ethischen Rigorismus, die sich auch in seinen Liedern offenbart, sowohl in denen es um Minne geht, wie in denen es um den Kreuzzug geht. Er vollzieht hier wahrlich eine Demontage der höfischen Wertewelt, deren Gefährdung durch Wunsch und Schein, durch Wille und Vorstellung er entlarvt. Die höfische Welt von Herrschaft und Glanz, die wird hier verlassen. Keine Ehre, keine Minne, kein Fest und kein Turnier, nicht Artus und nicht Gawain, keine Pferde, keine Falken, kein Land froher Schönheit, das sich dem Helden nach seinem Abenteurenweg öffnet, sondern über die 17-jährige Büßerstrecke führt der Weg zu Gott und keine harmonische Fügung lässt Anfang und Ende sich freundlich zueinander neigen. Was im ritterlichen Equitania begann, das endet unter dem Glockenklang Roms. Das ist so etwas wie die gegenhöfische Wendung in Hartmann und durch Hartmann. Noch einmal zurück zur Schuld des Gregorius. Er hat wissentlich und willentlich den seiner Bestimmung gemäßen Weg verfehlt. Gott urteilt über diese Verfehlung, indem er den Verblendeten, der seiner Mutter Sünde nicht abbüßen wollte, seiner Mutter Verfallenheit vermehren lässt und die seine dazu. Solchermaßen erklärt sich die grauenvolle Verstrickung. Inzest als Inzestfolge, Sünde als Sündenfolge. Und solchermaßen erklärt sich auch das furchtbare Bußwerk, das Gregorius sich auferlegt hat. Die Bußart, die Gregorius sich aufzwingt, hat wiederum den Charakter einer spiegelnden Strafe. Er verbannt sich aus der Welt in solcher Satisfactio congrua, also angemessenen Wiedergutmachung, in solcher Pöna talionis, also Entsprechungsstrafe, spiegelt sich nicht spezifisch der Inzest, sondern spiegelt sich die Hybris der Weltgesinnung. Denn der Inzest als Sündenfolge hat lediglich signifikante Bedeutung. In ihm wird die eigentliche Sünde manifest. Der Gregorius ist die Geschichte von dem Menschen, der seinem eingeborenen Schicksal ausweichen wollte und ihm umso furchtbarer verfiel. Die Geschichte von dem Menschen, der nicht für die Welt bestimmt war, sondern für die Abgeschiedenheit und nicht für Glanz und Sieg, sondern für Demut und Buße und nicht für Macht und Liebe, sondern für Armut und Einsamkeit. Da er aber doch die Welt begehrte, wurde er aus ihr verstoßen. Eine Geschichte, die lehrt, dass Schönheit und ritterliche Bewährung, Minne und Ehre und Gurt nicht Werte sind, die autokratischen Herrschaftsanspruch haben, und die lehrt, dass diese ganze programmatisch verherrlichte ritterliche Idealwelt, an deren Verkündigung Hartmann doch so wesentlichen Anteil hat, nicht absolut gesetzt werden darf. Von ihrem Ende her ist die Moral der Geschichte konzipiert, die dem Menschen verkündet, dass die größte Sünde begeht, wer in seinem Tun an Gottes Gnade verzweifelt. So eindeutig jedoch diese Lehre exemplifiziert wird, so wenig kann sie, meine ich, als Summe jener Fassung des Gedichtes gelten, deren Dichter Hartmann ist. Er übernahm das Muster, um an ihm weniger das Handeln Gottes als das des Menschen zu zeigen, weniger die Gnade als die ihrer bedürftige Sünde, weniger die Rettung als die Gefährdung. Mag er von der anderen Welt dichten, Hartmann dichtet für diese Welt. Das ist sein ritterliches Amt. Und nun die allerletzten Verse der Gregorius-Dichtung in Hartmanns Fassung. Der Gregorius schließt mit Vers 3989 Hartmann, der diesen Sang gedichtet und seine Mühe darauf gerichtet, damit er euch und Gott behagt, der hofft, dass er damit erjagt als Lohn für seine Mühe von allen, dass sie sich's lassen wohlgefallen, dies hören oder lesen nun, und dass sie gern Fürbitte tun, dass ihm das hohe Heil geschehe, dass er vor Gott euch wiedersehe und in dem Himmelreich euch finde. Drum lasset wegen unserer Sünde hier diesen Sünder gut und rein beim Herrgott unseren Boten sein, damit solch selig Ende wir auch nehmen nach dem Elend hier, wie diese beiden Namen. Das gebe Gott uns Amen. Das heißt im Originaltext wie folgt: Hartmann, der sin Arbeit an ditz liert hat geleit, Gotte und Üze minnen, der Gerd daran gewinnen, dass irr im Lad gefallen, zu Lohne von den allen, die es hören oder lesen, dass sie im Bittende wessen, dass im Düsälde geschähe, dass er üch noch gesähe, in dem Himmel rieche. Immer wieder also dieser auch im Gregorius schon häufig vorkommende Hinweis darauf, dass die eigene Seele entsöhnt, wer für den anderen, den Mitmenschen, betet und bittet. Des sendet alle Gelieche, dessen guten Sündere, zu botten um unser Sphäre, das wir in diesem Elende ein also genisslich Ende nehmen als sie da Namen des Gestörens Gott. Amen. Wir wollen aber nicht Abschied nehmen von dem Dichter Hartmann von Aue, ohne einen Blick, und sei es auch noch so kurz, geworfen zu haben auf seine Lyrik. Wir haben wohl 16 Lieder von ihm, ich sage wohl, weil auch hier die Überlieferungsverhältnisse nicht deutlich sind und gewisse Echtheits- oder Unechtheitsfragen eine Rolle spielen, das kann uns hier nicht interessieren. In diesen Liedern aber spielt gleichfalls eine Rolle der Gegensatz, das Widerspiel von Minne hier und Ehre da, von höfischer Welt hier und göttlichem Auftrag da. Es sind Lieder, die der Minne gewidmet sind oder sagen wir auch der Abkehr von ihr und der Abkehr von der Welt, weil sie dem Kreuzzug gewidmet sind. Zuerst das sogenannte Unmutslied, das nicht ohne Witz, nicht ohne Komik und nicht ohne männlichen Ernst ist. Ich muss konsekutiv übersetzen, denn es gibt keine angemessene Form- und Reimbewahrende Übersetzung. Manga grüßet mich also, der Gruß tut mich zum Maße froh. Hartmann, gehen wir schaufen, ritterliche Frauen. Mag er mich mit Gemache lahn und il er zu den Frauen gahn. Wie Frauen trüf ich nicht verfahren, wann dass ich müde vor instan. Also, das war die erste Strophe. Mancher grüßt mich wie folgt, und an diesem Gruß habe ich wenig Freude. Hartmann, auf, lass uns besuchen, ritterliche Frauen. Also, man kann es ruhig flott übersetzen. Ganz tolle Damen, tolle Frauen. Hartmann weiter. Soll er mich doch in Ruhe lassen, soll er doch zu den Damen eilen. Und nun sein Bekenntnis. Die Frauen trüfe ich nicht verfahren, wann dass ich müde vor instan. Bei Frauen mache ich keinen Eindruck, außer dass ich müde vor ihnen stehe. Nun, zu Frauen hab ich einen Sinn, als sie mir sind, als bin ich in. Wand ich mag Bass vertrieben, dir zieht mit Armen wieben. Zwar ich komm, da ist Erfüll, da find ich dir, du mich da will. Du ist auch meines Herzens will. Was taugt mir ein zu hohes Ziel? Also, was die vornehmen Damen anbetrifft, eben die Objekte der minnedienerischen Haltung der Herren, was die anbetrifft, so habe ich eine Einstellung. Wie du mir, so ich dir. Als sie mir sind, als bin ich in. Damit hebt er das gesamte Programm des Minnesangs auf, der ja daran besteht, dass in hoffnungslosem Streben, Werben, Wimmern, Bitten die Spannungslinie hergestellt wird zwischen dem Manne und der Herren. Wand ich mag Bass vertrieben, dir zieht mit Armen wieben, das heißt, mit einfachen Mädchen kann ich meine Zeit besser verbringen als mit vornehmen Damen. Wo ich hingehe, da gibt's viel von ihnen, und da find ich auch die, die mich da will, die mich will. Die ist auch meines Herzens will und der ich auch zugewandt bin, eben im Gegensatz zu der einseitigen strebenden Haltung des Minnesangs. Was taugt mir ein zu hohes Ziel? Was soll mir ein zu hohes Ziel? In meiner Torheit mirge Schach, dass ich zur seiner Frauen sprach. Frau, ich han meine Sinne gewandt an über Minne. Du ward ich Twerches angesehen. Des will ich, des sie übe jähen, mir wieb in solcher Maße spähen, du mir des nicht in Land geschehen. In meiner Blödheit passierte es mir, dass ich zu einer Dame sprach, Herren, ich habe all mein Denken und Trachten an eure Minne gewandt. Da wurde ich über die Schulter angesehen, quer, Twerches. Und deswegen will ich, das sei euch verkündet, mir Frauen solcher Art aussuchen, solcher Größenordnung aussuchen, die mir das nicht geschehen lassen. Nun ein lyrisches Dokument, das durchaus existenziellen Charakter hat für Hartmann. Er hat offenbar teilgenommen an einem Kreuzzug, sei es der von 1189-90 Barbarossas, sei es der von Heinrich dem VI. 1197. Das wissen wir nicht, aber im Zusammenhang mit diesem Kreuzzugserlebnis hat er offenbar auch seinen geliebten und verehrten Herrn verloren, und der Tod seines Herrn hat für ihn traumatische Wirkung gehabt, eine Zäsur in seinem Leben erzeugt. Ich lese eines seiner Kreuzlieder. Dem Krüze zimmt wohl reiner Murt und kühsche Sitte. So mag man selt und alles gurt erwerben mitte. Auch ist es nicht in kleiner Haft dem tumben Mann, der sie mit liebe Meisterschaft nicht halten kann. Es will nicht, dass man sie der Werke drunter frie. Was taug es, uf der Wart, der's an dem Herzen nierne hat. Dem Kreuzeszeichen entspricht lautere Gesinnung und reine Lebensführung. Dann kann man irdisches und ewiges Glück damit erwerben. Auch ist das Kreuz eine nicht eben geringe Stütze, ein nicht eben geringer Halt für den törichten Mann, der nicht Herr ist über sich, über seine irdisch-körperliche Existenz. Das Kreuz will nicht, erlaubt nicht, dass man unter ihm tut, was man will. Es will nicht, dass man sie der Werke drunter frie. Denn was nützt es, was will es, wenn es auf die Kleidung gestickt ist, wenn man es nicht auch im Herzen trägt? Nu zinset Ritter über Leben und auch den Murt, durch in, der Üder hat gegeben lieb und de Gurt. Sves Schild ihr was zerwelt bereit, uf hohen Pries, ob er denn Gotte nu verseit, der ist nicht wies. Wann Svem das ist beschert, dass er da wohl gefährt, das giltet beidü Teil, der Werte lob der Seele heil. Da haben wir wieder dieses Gegensatzpaar, das vereint werden muss unter Gottes Huld. Das Lob der Welt, das Heil der Seele. Also die zweite Strophe heißt etwa: Nun setzt zum Pfande, ihr Ritter, euer Leben und auch eure Gesinnung, Leib und Seele können wir sagen, um seinetwillen, Gottes Willen, der euch gegeben hat Leib und Leben. Gegengabe gewissermaßen, die wir ihm schulden. Denn derjenige, dessen Schild, also Ritterrüstung, von je der Welt zugewandt war, um hohen Preis zu gewinnen, wenn er diese ritterlichen Waffen Gott nun vorenthält, der ist nicht wies, dann ist das falsch. Denn wem das zuteil wird, dass er den rechten Weg geht, sich bewährt, Wohlfahrt also gewissermaßen erlebt, dann erwirbt er beides damit, der Werte Lob, der Seele Heil. Dritte Strophe. Du Welt mich lachet triegend an und winket mir. Nur han ich als ein tumber Mann gefolget ihr. Der Hackchen han ich mangen Tag gelaufen nach. Da niemand Städte finden mach, da was mir gach. Nu hilf mir, Heere Christ. Der Min da fahrend ist, dass ich mich dämmend sage, mit dienem Zeichen, da ich hier trage. Die Welt, Sie kennen das Bild von der Frau Welt und ihrer verlockenden Gebärde, die Welt, die lacht mich trügerisch an. Er redet jetzt von sich, erste Person, lacht mich trügerisch an und winkt mir lockend. Und ich in meiner Einfalt bin ihr gelegentlich gefolgt. Ihren, wahrscheinlich heißt das hier, die Stelle ist unklar, ihren Haken, ihren Angelhaken, bin ich manchen Tag, also ihrem Köder, nachgelaufen, und dort, wo niemand Dauer und Beständigkeit finden kann, dahin war mir's eilig. Nu hilf mir, Herre Christ, dass ich mich dem entsage, also dem absage, der nach mir greift, der minder fahrend ist, mit Hilfe deines Zeichens, des Kreuzzeichens, das mir auf meine Kleidung aufgenäht ist. Und nun kommt die persönliche, ganz und gar individuell persönliche Klage über dieses furchtbare Ereignis. Sieht mich der Tod beraubet hart des Herrn Min, zwier nu die Welt nach im Gestad, das las ich sehn. Der Freude Min den besten Teil hat er dahin, und schürf ich nur der Seele Heil, das wär ein Sinn. Mag ihm zur Hilfe kommen, min Fahrt, die ich han genommen, ich will um halber jähen, vor Gotte müß ich ihn gesähen. Da der Tod mich beraubt hat, meines Herrn, so lass ich, wie die Welt nun nach seinem Tod stehen möge, lass ich sie sein. Den besten Teil meiner Glücksmöglichkeiten hat er mit sich genommen. Und wenn ich jetzt nur mehr an das Heil der Seele dächte, das wäre ein Sinn sinnvoll. So mag ihm zur Hilfe kommen, meine Fahrt, die Kreuzfahrt nämlich, die ich auf mich genommen habe, ich will ihm die Hälfte des Lohnes dieser Fahrt zusprechen. Möge ich ihn daraufhin vor Gott stehend antreffen. Damit nehmen wir Abschied von Hartmann von Aue, dem Dichter, der als Artus-Dichter, als Dichter des höfischen Romans, ein Teil unserer Literaturgeschichte, ein wichtiges Teil unserer Literaturgeschichte des Mittelalters geworden ist, insofern, als er die Artus-Materie mit seinen beiden großen Epen, die Erik und Iwein, zwei königlichen Rittern, gewidmet sind, in Deutschland heimisch gemacht hat, bewundert und geliebt von seinen großen Kollegen und Nachfolgern, etwa Gottfried von Straßburg. Wir haben uns nicht diesen der höfisch-ritterlichen Welt gewidmeten Dichtungen zugewandt, sondern zwei frommen Legenden, die es mit absurden, mit exzentrischen, mit aberwitzigen Vorgängen zu tun haben, mit dem Herrn Heinrich, einem fürstengleichen Adligen, der, obwohl er sich in den Augen der Welt aufs Vollkommenste bewährte, furchtbar geschlagen wird von Gott mit der Lepra, mit dem Aussatz, und der nunmehr ausgesetzt ist und der erst gerettet werden kann, wenn er seine Weltliebe begreift, wenn er begreift, dass alles das, was die Welt ihm schenkt, von Gott geschenkt ist. Als er das begreift, verzichtet er auf das Opfer, das das Mädchen ihm bringen will, das für ihn sterben will, in Leidenschaft, Märtyrergesinnung, und kann nun mit ihr, nachdem sie beide geheilt sind von ihrer Verirrung, ein glückliches Leben führen. Und dann der Gregorius, ein Jüngling, wunderbar begabt in jeglicher Beziehung und aufgrund der schuldhaften, grauenvollen, inzestuösen Versöhnung seiner Eltern belastet ist und diese Belastung mit sich in sein Leben nimmt und sie abtragen müsste dadurch, dass er die Eltern entsühnt, was er in welthafter Verblendung nicht begreift, so dass er die Schuld erneut begehen muss, von der er seine Eltern entsühnen sollte, nämlich die Schuld des Inzestes. Auch er kann gerettet werden auf das wunderbarste, demonstrativ das höchste Amt, das ein Mensch überhaupt erreichen kann, erringend, nämlich die Papstwürde, nachdem er in seiner grauenhaften Buße verstanden hat, was der Auftrag an ihm war, der ihm durch seine Existenz mitgegeben wurde. Und so entsühnt er mit sich selber auch Mutter und Vater. Es ist dem Menschen auferlegt, so haben wir es schon während der Lesung begriffen, als wir uns den Exkurs leisteten, der auf Walter von der Vogelweide hinwies, und darauf, dass wir hier drei Güter zu bewahren verpflichtet sind, nämlich einerseits das Ansehen vor der Welt und die Nützlichkeit des irdischen Besitzes und andererseits alles dieses nur verstehen, wenn wir Gottes Hulde haben. Diese Überzeugung drückt sich auch aus in Hartmanns Liedern, von denen wir zwei Beispiele zum Schluss vortrugen. Das eine zeigt, wie die Minne als innerweltlicher Vorgang ihm, unserem Hartmann, nicht Genüge schenkt. Ihm scheint absurd, was da an Streben und Flehen dem Geliebten, scheinbar Geliebten, in Wirklichkeit nur als phantomgeliebten Gegenstand gewidmet ist, unsinnig erscheinen muss. Und zum anderen demonstriert eines seiner Kreuzlieder, wie die wahre Seligkeit, das wahre Glück des Menschen darin liegt, als in diese Welt gesetzter, sich weltlich ritterlich zu bewähren, aber im Glauben daran, dass diese Bewährung ihre Würde nur findet, wenn sie, so jedenfalls in seiner Zeit, wenn sie dem Kreuze der ewigen Seligkeit gewidmet ist.